Deutschlandfunk, Studiozeit. Ilse Eichinger schrieb in den Jahren 1952 bis 1956 rätselhafte Miniaturszenen von großer sprachlicher Schönheit, die Christine Nagel für das Hörspiel entdeckte und inszenierte. Die kleinen Stücke, die noch nie im Radio zu hören waren, erzählen viel über Eichingers Sprachkunst. Ihnen zugrunde liegt die Erfahrung des Todes als Ausgangspunkt, das Leben für sich und andere neu zu entdecken. Die Szenen des Hörspiels begeben sich an die Schwelle, vor einer Botschaft, an eine Pforte, zwischen zwei Prüfungen, in Erwartung kurz vor dem Tod, buchstäblich vor dem Verschwinden zu keiner Stunde, so auch der Titel dieser Sendung. Sie finden statt im Dazwischen, wo es gilt, sich zu entscheiden, für das Ewige oder die Veränderung, für ein Leben im Heute oder in der Vergangenheit. Nun, wie ist es? Töne, Klavier üben. Quer durch die Gärten? Quer durch. Und das Licht? Absinkend. Heißt auch Nachmittag. Brav gelernt. Still. Bleib still in der Flasche. Gut gehorcht. Gut gehorcht. Vor dem Verschwinden. Zu keiner Stunde. Hörstücke von Ilse Eichinger. Hohe Warte. Ende der Silbergasse. Es ist kühl in den Flaschenhälsen. Die Zeit der Lust ist vorbei. Und die der Seuchen ist noch nicht gekommen. Das Klirren tönt von weit her. Diese Stunde ist nur den Zwergen erreichbar, die gleich bezahlen. Unsere Kleinen sind zu schnell gewachsen. Unsere Reifen sind abwärts gerollt und liegen, wo sie fielen. Die Gärten dreht uns der Wind. Die Winzer sind weit fort. Der erste Zwerg schlüpft aus einer der Flaschen, die neben der Gartenmauer zu einem Berg gestapelt sind, besteigt einen Berg vorjährigen Laubs. Geboren aus dem letzten Rest, gehorcht durch den offenen Hals, behalten für. Frag weiter. Der Grad von Feuchtigkeit in der Luft, die Entfernung der Friedhöfe, die Nähe des Flusses, das Maß der Hoffnung, ablesbar an den verschlossenen Schenken. Das unterirdische Wachstum verlangt nicht nach Rast. Die Milchhütten am Ufer stehen leer und die Äste zeigen sich, wie sie sind. Erst später werden oben auf der Weinstraße unter den eben aufgeflammten Laternen die beiden Mädchen mit ihren Fahrrädern auftauchen, stehen bleiben und gleich darauf die gewundenen Wege wieder zurückfahren. Ein Hügel wird sanfter abfallen, von dem Fremden wird es keiner sehen. Vor der französischen Botschaft ein Polizist. Wieder mit den Hunden spazieren? Ja. Schöner Tag heute. Oh ja. Oder vielleicht nicht? Ein sehr schöner Tag. Die Windhunde von der Gnädigen nehmen sich dann gleich besser aus gegen den blauen Himmel. Freilich. Das schöne weiße Fell. Komm, Josias. Josias? Ein Fantasiename. Und der andere? Rosendorn. Josias und Rosendorn. Alles Fantasie. Das ist auch viel wert. Ja. Aber ein so schöner Tag heute. Mir tun die Kinder leid, die in der Schule sitzen müssen. Mir nicht. Die Stadt ist heute so still, als wäre gar niemand drin. Das tät auch gut. Als wäre man ganz allein. Stört sie's? Die Jahreszeit? Keine Wolke am Himmel. Es wird bald zum Eislaufen für die Kinder. Als blieb der Vormittag stehen. Der bleibt nicht. Die alten Propheten hätten sich's auch nicht träumen lassen, dass sie aus Steinen die Kirchsäulen gehauen werden, mitten im Reden. Komm, Josias. Wohin? Der jüngste von den Herrschaften hat ein Dreirad. Mit dem fährt er im Park um den Brunnen. So? Den hole ich jetzt. Ich möchte mir die Eile für was Besseres sparen. Wüsst nicht wofür. Ich wüsst's. Freilich. Die alten Propheten. Die sollen mich in Ruhe lassen. Ich wollte auch was anderes sagen. Was? Sie und ich. Sonst nichts? Der blaue Himmel. Komm. Die Tauben. Ich weiß nicht, was die bedeuten. Marie. Und was sie reden. Mir ist der Kirchbaumeister heute Nacht im Traum erschienen. Die träumen von anderen Leuten. Unten an der linken Säule wäre noch ein Platz frei. Ich muss den Kleinen holen. Wie ich sie heute früh über die Straßen habe gehen sehen, Marie, da ist mir der Gedanke gekommen, sie und ich und die Hunde. Wir gehen jetzt. Und die Botschaft dahinter, wir kämen gut ins Bild, Marie. So heiß ich nicht. Dem Kirchbaumeister wäre geholfen. Und uns auch. Der letzte freie Platz, der Himmel ohne Wolken. Ich möchte nicht. Kein Mittag mehr, Marie, kein Abend, keine Nacht. Nein, nur der Vormittag und immer 11 vorbei und sie und ich, die Hunde. Josias Rosendorn. Es wäre ein linder Vormittag, um drin zu bleiben. Da wäre mir keiner lind genug. Die Sonne. Jetzt kommt bald Wind auf. Der bringt den Schnee. Sie gehen dann mit dem Kleinen, der nicht der ihre ist, im Kalten spazieren. Das kann schon sein. Ein Wort, Marie, und nichts. Wir bleiben dann für immer zusammen. Das Wort. Ich sehe schon Wolken. Bevor sie über uns sind. Wir gehen jetzt. Marie! Ich will auf keine Säulen. Es wird bald zum Eislaufen Zeit. Der Prophet Elias fährt in einem roten Wagen am Himmel über ihnen vorbei. Hügelzüge mit Tagen verbündet. Abgegrenzte Gärten mit Jahren. Weinstöcke mit Augenblicken. Das gibt die Bilder. Was macht mein Brennnesselfeld? Wächst und gedeiht, treibt Blüten, so wie es in seiner Macht steht. Und die alte Raupe? Sie schläft im Freien. Die Kellereien und die Färbereien? Lassen den Himmel über sich, wie er ist. Auch die Sektkellereien? Die auch. Und das Polizeipräsidium? Auch. Auch, auch, auch, auch, auch, auch, auch, auch. Blau. Auch blau, auch blau, auch, auch, auch. Still. Still? Wie viele Fragen bleiben mir noch? 7. 7? Zu viel. 3. Zu wenig. 7 oder 3. Die Auktion. Zu versteigern sind ein Stück Himmelsblau und eine Kommode. Vom heutigen Tag? Die Kommode vom heutigen Tag. Das Himmelsblau von vorgestern gegen 11, als in der Nähe des alten Krankenhauses zwei Straßenbahnen zusammenstießen. Ferner ein Waldstück aus dem Jahre 1604, dargelegen, wo heute ein Teil der neuen Gefängnisse... Ich biete ein Kaninchen. Tot oder lebendig? Lebendig. Wofür? Für das Himmelsblau von vorgestern gegen 11, als in der Nähe des Krankenhauses... Des alten Krankenhauses. Des alten Krankenhauses. Kaninchen wird für Himmelsblau geboten. Zum Ersten bedenken Sie, dass alles Himmelsblau von vorgestern gegen 11 in die Hände der Frau übergeht, wenn niemand... Zwischenrufe sind nicht gestattet. Zum Zweiten... Ich biete das alte Theater. Offen oder geschlossen? Geschlossen. Wofür? Für das Waldstück aus dem Jahre 1604. Das Himmelsblau ist zur Rede. Verzeihung. Aber Sie wollten es doch. Nein. Ich habe den Schulhof des Mädchengymnasiums vom Jahr 2000 ab in Erbpacht gegeben gegen das alte Theater. Jetzt will ich für das alte Theater das Waldstück aus dem Jahre 1604. Ich habe die berechtigte Hoffnung auf Kaninchen. Ich an ihrer Stelle. Ich muss um Ruhe bitten. Es ist immer noch das Himmelsblau zur Rede. Mein Sohn wurde nämlich bei dem Zusammenstoß verletzt. Er war auf der Plattform der hinteren Straßenbahn. Bedenken Sie, dass alles Himmelsblau von vorgestern gegen 11, das Blau über der Pfandleihanstalt und das Blau über dem Ozean in die Hände der Frau übergeht, wenn niemand... An ihrer Stelle würde sie das Blau nehmen lassen und dann das Kaninchen ersteigern. Ich dachte eben daran. Zum Ersten bedenken Sie noch einmal... Die Ärzte geben mir Hoffnung. Aber ich danke zum Zweiten, bedenken Sie gut. Lassen Sie es rahmen. Zum Dritten, Sie können es holen. Der Himmel kommt jetzt in die falschen Hände. Zu versteigern bleiben eine Kommode und ein Waldstück aus dem Jahre 1604. Und das Kaninchen? ist noch ungeschätzt. Ich biete die Aufführung des Alten Theaters vom 11. November 1897. Welche Art? Operette. Welche Operette? Mir nicht mehr erinnerlich. Wofür? Für das Kaninchen. Das Waldstück ist zur Rede. Ach so. Sie wussten's. Ich bin Maler und wohne auf einem stillen Platz. Mir geht es um Kaninchen. Ich könnte auch noch die Freikarte zu einer Schüleraufführung im September 2003 bieten. Das bringt alles meinen Beruf mit sich. Welcher? Für das Kaninchen? Ja. Zu versteigern bleiben eine Kommode, ein Waldstück aus dem Jahre 1604. Und? Die Gitterdreier Kinderbetten aus der Infektionsabteilung. Ich wusste, dass er noch etwas im Früher im privaten Haushalt in Gebrauch, später an das Kinderkrankenhaus abgegeben. Nehme ich. Sie bieten? Ein Treppengeländer, stark glänzend. Einen Korb Orangen, neue Ernte. Was Sie wollen. Das reicht nicht. Die Einladung zu einer Kinderjause, Mädchen, Frühherbst 1911, fand ganz nahe von hier nicht statt, weil eines der Mädchen zwei Tage vorher an Scharlach starb. Das Mädchen ging zur Schule? Es ging. Das Laub? Es spielte. Die Hutbänder? Sie flogen. Und waren hell? Genug. Den Ort will ich noch wissen. In der Nähe des Alten Theaters, vielleicht nordwestlich. Die Tafel, die das Stockwerk bezeichnete, befand sich oberhalb der Tür. Zur rechten Hand. Sie glänzte. Nordwestlich. Oberhalb der Tür. Es ging auf drei. Ich gebe zu bedenken, dass die Gitter, die hier zur Rede sind, 4 Jahre lang im Freien lehnten, nach West-Nordwesten schauen und zugleich nach Osten. Das trifft sich. Oberhalb eines Platanenwipfels. Bietet niemand mehr? Ich kenne meine Werte. Ich rettete einmal mit Mühe ein Schirmgeschäft davor. Ich rettete es. Wozu? Einen Laden mit Musikinstrumenten. Das Sonnenspiel. Ein ganz besonderes von hohem Wert. Sie kennen es? Der Geruch nach Lysol. Verging mit dem Rauschen der Röcke. Wo rauschten die Röcke? Die Straße nach Süden hinab, an drei Gärten vorbei. Schlug da nicht die Uhr? Schlug die Uhr? Es fehlte ihr ein Herzschlag auf drei. Sie können das Kaninchen holen, wenn Sie es statt der weißen Gitter jetzt noch haben wollen. Das Kaninchen springt 3 Stockwerke tief in den Hof! In Gottes Namen! So schließe ich die Auktion. Wenn ich dich wegen der Wetterwarte fragte, was sagtest du darauf? Ich sagte, die rote Bahn fährt in großer Entfernung sehr schnell daran vorbei. Wegen der Kirchenmauer und der Leihbücherei? Dasselbe. Aber wegen der Villenbesitzer? Ich sagte, sie bauen Lauben und züchten Rehe. Und wegen der Weinberge? Sie fallen ab. Das sagtest du? Kein Wort anders. Langweilig. Nachmittag. Hügelzüge mit Tagen verbündet, abgegrenzte Gärten mit Jahren, Weinstöcke mit Augenblicken, das gibt die Bilder. Der Vers, als junger Mann verkleidet, klopft an die Tür des Mädchens. Mir ist ein Vers gelungen, kurz bevor sie kam. Ich lag auf dem Bett und starrte zur Decke. Das Zimmer war von Rauch erfüllt. Und ich sah die Spatzen vor den Fenstern, ohne sie zu hören. Es war kalt hier, wie es im Frühling in Zimmern kalt sein kann. Ich zählte die Falten auf meinem Bettüberwurf und war nicht einmal mehr mächtig genug, sie zu vermehren. Aus der Küche hörte ich das Klappern von Geschirr. Eine Mahlzeit wurde gerichtet, die nicht für mich bestimmt war. Ich war hungrig, konnte mich aber nicht erheben. Weil ich nicht litt, war ich unfähig zu leiden. Alle Schmerzen waren anderswo. Auf den Zahnkliniken, auf den Geburtskliniken, auf den untergehenden Schiffen. Nein, ich ahnte nichts. Und um es ehrlich zu sagen, es hätte alledem auch nichts hinzugefügt. Wäre der Vers nicht gekommen, ich hätte nicht aufstehen und das Fenster öffnen. Ich hätte nicht Kaffee aufsetzen, nicht die Decke glatt streifen und sie nicht einlassen können. Und dass wir heute noch miteinander ausgehen werden. Enttäuschen? Und heute Abend? Bleiben Sie. Über einen Film vom Ende der Normalität 2001. In zu kurzen, grellen Röcken rannte sie durch Mischwälder, überquerte knapp vier Autobahnen, schlug um sich und versuchte, jeden niederzumachen, der ihr in den Weg kam. Polizisten, Aufsichtsbeamte, wohlmeinende, aber brutale Schläger. Sobald sie die drei Ziele, ein Bett, ein Job, einen Freund knapp erreicht hat, lässt sie sein. Sie bringt sich selbst zur Ruhe, versucht sich zu überzeugen, dass alles erreicht ist. Streicht sich über das Haar, wünscht sich eine gute Nacht, neue Arbeitslosigkeit, wieder die Laubwälder. Ein verlassener Fluss, in dem sie ihren Freund zu ertränken versucht. Sie steht Räder, stürzt in Tümpel, lehnt ab und zu an einem Baum, bedenkt zornig die nächste halbe Stunde. Ihr Freund, den sie verriet, um seinen Job zu bekommen, umkreist sie mit seinem Motorrad und holt sie ein. Vielleicht werden sie doch gemeinsam Waffeln backen, aber sie wird es nicht dabei lassen und nicht nur sie. Der Grad von Feuchtigkeit in der Luft, die Entfernung der Friedhöfe, die Nähe des Flusses, das Maß der Hoffnung, ablesbar an den verschlossenen Schenken. Das unterirdische Wachstum verlangt nicht nach Rast. Die Milchhütten am Ufer stehen leer und die Äste zeigen sich, wie sie sind. Zu keiner Stunde betritt ein Student den Dachboden, schließt hinter sich ab und geht auf den Bücherkorb hinter dem Holzpfeiler zu. Immer fleißig? Ja. Was suchen Sie hier? Nichts. Ich schaue über die Stadt zur grünen Kuppel des Schlosses hinüber. Ich ziehe Vergleiche zwischen Grün und Grün. Das nimmt kein Ende. Umso mehr, als diese Gegend auch noch von Gärten überzogen ist. Immer zwischen 3 und 4. Das gibt meinen Tagen Rhythmus. Das bringt mich zur Überzeugung, dass ich immer hier stehe. Und Sie? Ich suche Skripten. Auch immer zwischen 3 und 4? Wann ich sie brauche. Und wann brauchen Sie sie? Wenn ich sie unten nicht finde. Ich studiere Schiffsbau. Um welche Zeit? Immer. Zu keiner Stunde. Zu allen. Schade. Wir treffen uns sonst öfter hier heroben. Da käme ich nicht weit. Wie weit wollen Sie kommen? So weit als möglich. Auf ein Schiff? Ich sehe hier öfter welche auf dem Fluss vorbeigleiten, wenn ich das Grün der Auen mit dem meiner Mütze vergleiche. Ich könnte sie empfehlen. Ich muss erst fertig werden. Ich will auch weiter. Ich vergleiche auch das Grün des Horizonts mit dem meiner Mütze. Ich hätte auch da Verbindungen. Ich muss erst... Sie haben heute eine Prüfung bestanden. Ja. Woher wissen Sie es? Als ich das Grün der Patina, mit dem das Dach der Technik sich immer mehr zu überziehen beginnt, mit dem meiner Mütze verglich, bekamen Sie gerade Ihre Auszeichnung. Es war die vorletzte Prüfung. Erst nach der letzten... Wenn Sie sich dann an mich wenden wollen. Ich habe schon verschiedene Aussichten. Ich empfehle Sie gerne. Zuerst fahre ich in meine Heimat. Dort werde ich heiraten. Und dann... Ich bin immer zwischen 3 und 4 Uhr hier. Ich habe Aussichten in Deutschland und Amerika. Die Frage ist immer nur... Immer zwischen 3 und 4. Die Frage ist... Und ich kann mich für Sie verwenden. Wo immer es Schattierungen von Grün gibt. Die sind auf Schiffen auch nicht selten. Auf 9 wohl. Die See hat viel davon. Ich werde nicht an der See bauen, sondern an Booten. Die Flüsse. Flussschiffe kommen nicht in Frage. Ich möchte gerne alle meine Verbindungen zu Grün für Sie spielen lassen. Hier ist mein Skriptum. Sie haben keine Ahnung, wie viel es davon auf der Welt gibt. Nicht nur das Grün der Dächer und der Gärten, auch das des Tanks, der Algen, des Meeresgrundes. Ablesbar in Vergleichen. Ich muss jetzt gehen. Ich möchte es Ihnen beweisen. Nur an meiner Mütze, an dem Turm der polnischen Kirche, an diesem Zwiebelturm oder an dem Grün der Wipfel um das Waffenarsenal. Leider. Wenn Sie nur hier und da zu mir heraufkämen. Es ist mein letztes Semester. Nur zwischen 3 und 4. Da habe ich meine Vorlesungen oder Laboratoriumsübungen. Und wenn ich frei habe, so muss ich mich zur letzten Prüfung vorbereiten und meinen Schiffsquerschnitt zu Ende zeichnen. Oder am letzten Tag. Am Tag nach Ihrer letzten Prüfung, zwischen 3 und 4. Da packe ich meine Koffer. Es wird ein dunstiger Tag sein. Die Augen grau, die Zwiebel gelb, die Dächer schwarz. Sie haben überall Auszeichnungen. Gott soll es geben. Von Ihren Freunden haben Sie schon Abschied genommen. Dann fahre ich zur Bahn. Es bleibt noch eine Stunde. Eine gute Stunde. Sie erinnern sich, dass hier oben noch ein Korb mit Büchern steht. Vielleicht, dass Sie das eine oder andere noch brauchen könnten. Sie öffnen die Bodentüre. Sie gehen zum Bücherkorb. Sie beugen sich drüber und suchen. Nein, Sie brauchen kein Buch mehr. Alles liegt weit zurück. Sie richten sich auf. Und? Sie sehen zur Dachluke herüber. Sie seufzen. Und dann... Ich gehe jetzt. Dann empfehle ich Sie an das Grün der See. Der Gärtner in der Hütte möchte seine Blumen verkaufen. Nach dem Mittag kommt eine Frau herunter, sie kauft nichts. Eine Stunde später trägt eine andere ihren Kinderwagen über die Steinstufen. Sie kauft nichts. Da geht der Gärtner. In der Windstille lässt niemand Drachen steigen. Im Osten sind Streifen am Himmel. Das Jahr hat wenig Tage für Blumenkäufer. Ein fremdes Kind gesellt sich zu dem Kind, das mit seiner Mutter vom Park nach Hause geht. Weshalb gebt ihr kein Fest? Ein Fest? Weil ich Festen abgeneigt bin. Aber weshalb? Ich ging in den Wollladen, wo der rote Knäuel vor aller Leute Augen abgespult wurde, und fragte dort die Alte, ob er zu haben sei, um unseren Raum zu schmücken. Sie sagte nein? Sie sagte nein. Weshalb? Als ich den Braunen verkaufte, spannten sie Drähte. Seither drangen die Stimmen der Tänzerinnen nicht mehr zu mir. So ist es. Die süßen Stimmen um die Kaffeezeit. Als ich den Blauen verkaufte... Genug! Da legten sie Schlingen. Seither fliegen die Vögel in lockeren Schwärmen am Himmel vorbei. Genug! Da siehst du's. Zerschlissen das Grün an den harten Pappelzweigen. Zerrieben das Braun. Zerworfen das Blau. Kann niemand es schlichten? Wir gehen lieber die Flure hinauf und hinab. Klipp, klapp. und haben es still im Gesicht. Ja, still. Und den Mittag vor uns. Die roten Wolken treiben am Himmel über den Fliegernamen. Die Schorten liegen im Sand. Aber wir geben kein Fest. Ich wüsste auch eine Verleihanstalt. Zu weit. Wir müssen die Löwen beweinen. 10 schwarze Speere, an denen Sonne und Mond sich leicht abspulen ließen. Dahinter das Wassergespräng und noch weiter. Verlock uns nicht. Am zweiten Sonntag gegen 6 Uhr früh. Gegen 6 Uhr früh? Ehe noch die Leute mit den weißen Schuhen kommen. Lass uns in Frieden. Weshalb gebt ihr kein Fest? Es ist nicht nur wegen der Löwen. Es sind auch die Blumen, die nachts die Blätter schließen. Geh weg! Ich sage dir, lass uns in Frieden. Wenn ich dich auch... Wenn du mich fragtest, hast du schon gefragt. Verpufft, verpulvert, verloren. Alles mit Maß. Wie viele Fragen bleiben mir noch? 3. 7 oder 3? 3. Algebra. Und wenn heute ein Sandsturm käme? Ein Sandsturm? Ja. Jetzt im November? So schien's mir, als ich euren Flur betrat. Er war warm und roch nach Fischen. Aus dem italienischen Gasthaus im Erdgeschoss. Hier hast du dein und Essen, hell. Jakob. Ja. Und die Wände voll hellgrüner Kacheln. Es ist nicht so heiß. Ein Nein. schwerer Sandsturm von der Donau herauf. Ich habe ein ganz es schwerer... Wir wollen zu rechnen beginnen. Fanny bringt bald den Tee. Mit ein Sandsturm, durch den ja. es ganz hell wird Aber jetzt um 6. Um halb 7. Nicht, was das ist. Der die Sterne ausbläst. Mein eigener Atem. Weil er Nein. sie mit Laternen verwechselt. Wir wollen mit Algebra anfangen. Dass du nichts verschüttest. Ein Sandsturm. Auch nicht einen Einer, Tropfen, bei dem die Glocken von den Franziskanern und dass du nicht wie Schiffsglocken zu läuten beginnen. Wir wollen jetzt endlich... Der die steinernden Windhunde von dem Portal gegenüber jagt. Ah, lass gut sein, wenn wir nicht bald beginnen. Der... Mit deinem großen Kopf. Auch nicht. Dein Rechenheft. Ich gehe jetzt einkaufen. Ich hab's vergessen. In den Milchladen. Du hast es vergessen. Willst du mitkommen? Ein Nein. Sandsturm. Der... Es ist auch besser. Was hast du? Nichts. Doch. Die Tür ging. Die Tür? Und ich sah hinter deinem Rücken einen Kopf. Einen sehr großen Kopf. Und? Jemanden, der grinste. Es war mein Bruder. Ich wusste nicht, dass du noch einen Bruder hast. Ich habe einen. Wollen wir jetzt rechnen? Ja. Ich borge dir ein altes Heft. Sitzt irgendwo ein Knabe an seinem Tisch. Ja. Sein Vater? Ist nicht zu Hause. Seine Mutter? Auch nicht. Seine Schwester? Sein Bruder? Seine Großmutter? Sein Großvater? Sein Onkel? Seine Tante? Alle seine Vettern? Der Grad von Feuchtigkeit in der Luft, die Entfernung der Friedhöfe, die Nähe des Flusses, das Maß der Hoffnung ablesbar an den verschlossenen Schenken. Kauft niemand Blumen? Der Steinmetz hat einen Grabstein behauen, er ist nie geholt worden. Sie haben eine Bank gezimmert und trinken in der Sonne Kaffee. Die Stadt beginnt mit grünen Dächern, und wird erst später blau. Eine nicht mehr ganz junge Studentin tritt an die Pforte. Ich wollte fragen, ob ich hier Unterkunft finde. Unterkunft? Es soll hier ein Heim für auswärtige Studentinnen sein. Unser Heim ist besetzt, das heißt... Ich bringe auch eine pfarramtliche Empfehlung mit. Woher kommen Sie? 2 Bahnstunden nordöstlich. Der Name wird Ihnen nichts sagen, aber unser Pfarrer... Wie lange wollen Sie bleiben? Solange es eben geht. Solange es geht? Ich wollte sagen, 2 oder 3 Jahre, nicht länger. Das Heim ist aufgelassen. Aufgelassen? Sagten Sie nicht eben... Dass es besetzt sei? Ja. Ganz recht. Es ist auch besetzt. Das verstehe ich nicht. Es steht doch noch die Schrift über dem Eingang. Dazu sind wir verpflichtet. Und im Telefonbuch unter Heim für auswärtige Studentinnen. Aufgelassen im vorläufigen Sinn des Wortes. Besetzt im Immerwährenden. Das heißt? Auch zu besetzen nur in diesem Sinn. Ich könnte also bleiben? Ja, wie ich eben sagte. Weiß mein Pfarrer von dieser Bedingung? Ich fürchte, in den Pfarreien 2 Bahnstunden nordöstlich. Wollen Sie nicht eintreten? Ich will erst wissen, was das heißt. Für immer. Das lässt sich schwer bei offener Pforte erörtern. Wahrscheinlich müsste ich für immer im 1. Semester bleiben. Zumindest in dem eben befindlichen. Das wäre bei mir das Erste. Auch in derselben Fakultät? In der einmal gewählten, ja. Das ist dieselbe. Ich glaube nicht, dass mein Pfarrer... Ich habe jetzt auch kein Fahrgeld, um noch einmal heimzufahren und ihn zu fragen. Ich bin überzeugt, dass Ihr Herr Pfarrer... Unser Pfarrer will, dass ich fertig studiere und eine Praxis in unserem Dorf eröffne. Ich will Sie zu nichts drängen, aber es beginnt jetzt zu regnen. Wenn Sie sich bald entscheiden würden? Müsste ich nicht auch immer dieselben Vorlesungen hören? Das ergibt sich. Ich meine, immer dieselbe. Sie wissen, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Ja. Nun, so viele Vorlesungen eben an diesem Tag gebräuchlich sind. 5 oder 6. Einige unserer Insassinnen haben auch Seminarübungen. Ich wahrscheinlich nicht. Im 1. Semester? Nein, umso weniger, als heute erst der 2. Tag ist. Aber es hat auch Vorteile. Sie werden viel im Freien sein. Am frühen Nachmittag werden Sie immer in dem kleinen Park, nicht weit von hier, spazieren gehen. Immer unter demselben milchigen Himmel? In dem leichten Regen? Es gibt Leute, die gerade den leichten Regen lieben. Freilich. Zu Hause, da bin ich immer... Und gegen Abend werden Sie von Ihrem Zimmer durch die erleuchteten Fenster gegenüber immer dieselben Kinder sehen, wie sie vom Nachmittagsunterricht heimkommen. Der Knabe wird sich ans Klavier setzen und das Mädchen wird... Dann wird es stärker zu regnen beginnen und dunkel werden. Ich öffne das Fenster und dieser leichte Rauchgeruch... Wird immer in der Luft sein. Es regnet jetzt wirklich stärker. Wenn Sie weiterkommen wollen. Wir haben geheizt, auch im Flur. Alles mit blauen Kacheln ausgelegt? Ja. Es ist wirklich hübsch. Ich überlege nur, ob mein Pfarrer... In jedem Zimmer weiße Vorhänge. Ob mein Pfarrer, wenn er sehen könnte, wie es hier ist... Und natürlich Zentralheizung, Blumen, eingebaute Schränke. Er hat sich immer sehr um mein Wohlbefinden gesorgt. Darum müsste er sich dann nicht mehr sorgen. Nein. Nun sehen Sie. Ich überlege noch... Wie ist es mit Weihnachten? Oh, es ist immer gleich nahe, ohne dass es freilich käme. Aber es begann ohnehin in den letzten Jahren, als wir noch nach Jahren zählten, immer mehr zu veräußerlichen. Es ist nahe? Ja, immer dieser milchige Himmel, der die Schneewolken voraussagt, aber es schneit nicht. Die Schaufenster sind alle noch nicht dekoriert, aber kurz davor. Ich wollte zu Weihnachten nach Hause fahren. Danach hätten Sie kein Verlangen. Kein Verlangen? Da Sie ja eben von zu Hause kommen. Dieser Tag hat auch den Vorzug, dass er vom Sommer noch gar nicht so weit entfernt ist. Es ist sogar der Tag, an dem der Sommer sich so recht entfaltet. Sie haben noch die Heimat, Felder, Wiesen, Heu im Sinn, ohne dass Sie ihnen freilich den Sinn verstörten. Bei uns sind wenig Felder. Aber es ist wahr. Eben dachte ich daran. Alles ist nahe. Ja. Was überlegen Sie noch? Unser Pfarrer. Sie werden nie Gefahr laufen, ihn zu enttäuschen. Ihr Herr Pfarrer. Ich werde immer diese blaue Mütze tragen. Das versteht sich. und auf dem Spaziergang immer Kinder mit ähnlichen Mützen treffen. Kinder? Das ist gut. Nette Kinder, fröhliche Kinder. Lachend laufen sie an ihnen vorbei, streifen mit ihren Taschen die ihre und jauchzen im Halbdunkel. Oh ja. Treten sie ein. Sollte ich aber doch woanders wohnen wollen? Woanders? Ich nehme an, Sie haben keine Verwandten in der Stadt. Sollte ich mich trotz allem nicht entschließen können? So wird der Regen, der jetzt noch auf Ihren Mantel fällt, sehr schnell in Schnee übergehen. Alles wird vom heutigen Tag ab in einer rasenden Geschwindigkeit abzulaufen beginnen. Weihnachten wird kommen und ebenso schnell vorbei sein. Der Sommer wird kommen und keinen Augenblick bleiben. Aber ich werde doch fertig studieren. Die 10 Semester werden schneller vorbei sein als ein Vormittag bei uns. Als ein paar freundliche und nicht so schwierige Antrittsvorlesungen, die Sie zu hören hätten. Und ich werde die Praxis in meinem Heimatort übernehmen? Eher werden Sie erschöpft und schwach die Hände für immer sinken lassen, als dass Sie hier nur von Ihrem kleinen Spaziergang unter dem leichten Regen zurückkehren, um eine Tasse Tee zu trinken und Ihre Kleider zu trocknen. Aber unser Pfarrer... Ihr Herr Pfarrer, von dem Sie hier immer nur 2 Bahnstunden entfernt wären... Immer. Ihr Herr Pfarrer wird dann längst gestorben sein. Was überlegen Sie noch? Ach, alles. Ihr Freund, den Sie verrieten, um seinen Job zu bekommen, umkreist sie mit seinem Motorrad und holt sie ein. Vielleicht werden sie doch gemeinsam Waffeln backen, aber sie wird es nicht dabei lassen und nicht nur sie. Wer läuft zur Telefonhütte, bekommt keine Verbindung und mit wem bekommt er sie nicht? Wer lässt die Tauben steigen? Wer führt die Rehe ins Freie? Wer färbt den Himmel ein? Wer bricht den Bogen über den Blick zur Stadt? Ist er's? Eine kurze Gasse zu meiner Ehre. Sie wussten's. Und wer ist es, der hier? Eine alte Frau. Allein? Zum Befragen geeignet? Allein. Mit dem Blick auf die Baumkronen. Die Eisläden ringsherum sperren. Was noch? Ich wollte nichts. Ich wollte erst später... Lassen Sie mich jetzt reden. Wer ist draußen? Wir kommen... Vom Verein zur freien Meinungserforschung. Dazu gehöre ich nicht. Deshalb, wir befragen nur solche. Sie wurden erwählt. Ihr Herr Pfarrer hat uns an Sie empfohlen. Er hat Sie nicht angemeldet. Er weiß auch, dass heute kein guter Tag ist. Von heute weiß er nichts. Er weiß nur, dass wir im Laufe dieser Zeit... Ihr Verein ist mir unbekannt. Wir wollten Sie damit bekannt machen. Wir sind öffentlich gefordert. Ja, wenn Sie weiterkommen wollen. Aber ich bin in Eile. Guten Abend. Ist es schon so spät? Eben hörte ich noch die Kinder von der Gasse herauf. Die Kinder hört man nicht mehr. Hier durch. Ich trinke eben Tee. Wie ist es nun mit Ihrer freien Meinungserforschung? Worauf bezieht sie sich? Auf alles. Nicht nur auf Meinungen, auch auf Gewohnheiten, Tätigkeiten. Gewohnheiten. Tätigkeiten. Soweit die Meinungen davon herrühren. Aber ich darf mich nicht verspäten. Ich höre heute Abend einen Vortrag. Einen Vortrag? Der heilige Severin und sein Begleiter. Sein Begleiter. Das Thema liegt ihm wohl fern. Das will ich nicht behaupten, aber es klingt uns, als gehörte es zu einer Reihe. Eine Reihe. Ich höre sie gemeinsam mit meiner Nichte. Ihre Nichte? Es ist ein guter Anlass, einander wiederzusehen. Wir vereinbaren uns... Für gewöhnlich einige Minuten vorher und nach dem Vortrag begleitet sie mich ein Stück Wegs heim. Und Sie besprechen das Gehörte? Ja, wir besprechen das Gehörte. Manchmal gehen wir auch noch eine Haltestelle lang zu Fuß miteinander. An warmen Abenden kommt es vor, dass ich mich plötzlich hier unten an der Ecke finde, mit roten Wangen, umgeben von den Worten, ganz umgeben, als wäre ich wieder jung. Verstehen Sie mich recht? Die Vorträge sind wöchentlich, nicht wahr? Wöchentlich. Noch 7 vor dem Sommer. Noch 7? Nein. Ja, 7. Es sind keine 7 mehr. Wie viele denn? 7. Seien Sie versichert. Meine Nichte und ich, wir müssten uns gründlich geirrt haben. Wir haben seit langem errechnet, dass die Reihe bis Juni läuft. bis zum Beginn des Sommers. So lange läuft sie auch. Anschließend wollten wir auf Ferien gehen, nicht weit und nicht lange. Und im Herbst verschreiben Sie sich einer neuen Vortragsreihe? Ja, ich besuche seit Jahren Vorträge. Sie halten einen immer aufrecht und auf dem Laufenden. Und lassen Sie die Vortragenden von dieser Wirkung wissen? Das tue ich. Ich schreibe öfter Briefe. Das vertreibt die Abende, an denen meine Nichte nicht bei mir ist. Auch in der hellen Zeit? Die letzten Wochen bestärkten mich darin. Wenn ich im jungen Grün spazieren gehe, kommen mir oft die Worte wie geschenkt. Es sind keine 7 Vorträge mehr. Aber Sie können es lesen, es ist angeschlagen. Sie werden ihn nicht überzeugen. Hellgrüne Plakate. Nein. Sie sehen selbst. Und nächsten Sommer? Eine Reise. Einzelne der Vortragenden veranstalten Sommerreisen. Und nächsten Herbst? Da wollen wir, nun, wieder Vorträge hören. Und übernächsten Sommer? Ferien. Vielleicht, dass ich dann endlich mit meiner Nichte zusammenziehe. Und übernächsten Herbst? Vorträge. Wirklich, wenn ich die Zukunft überdenke, sehe ich uns immer unter den Bäumen dahingehen und das Gehörte besprechen. Keine 7 Bäume mehr. Und den Sommer danach? Den Sommer? Kein Sommer mehr. Aber den Herbst danach? Ich sehe immer schwarz-grün, schwarz-grün, schwarz-grün. Mir ist schwindelig. Wenn ich den heutigen Vortrag versäume, sind Ihre Fragen schuld. Es ist kein Vortrag mehr. Sie wissen's? Sie sehen mich durch eine graue Gasse gehen, die in Bäumen endigt, gebückter vielleicht und weniger erregt. Aber Sie sehen mich. Sie wissen's, was in diesem Herbst nach den 2 Herbsten ist? Sie wissen es. Und Sie sagen's mir auch gleich. Es ist kein Herbst mehr. Viele Herbste. Einer von Ihnen? Was werden Sie im 3. Herbst von heute abgerechnet tun? Was werde ich im 3. Herbst von heute ab... Im 3. Herbst von heute abgerechnet... Was werde ich im 3. Herbst... Im 3. Herbst von heute ab... Was werden Sie da tun? Es sind jetzt keine 7 Worte mehr. Ich werde... Sie wissen's. Sie wissen's nicht. Im jungen Grün spazieren gehen. Sie werden dann mit Ihrer Nichte im jungen Grün spazieren gehen. Im jungen Grün. Im jungen Grün. Wiederholen Sie. Im jungen Grün spazieren gehen. Ich weiß es nicht. Severin schließt ihre Augen, nimmt sie in seine Arme und geht an dem Begleiter vorbei, die Treppen hinunter. Quer ein, die Stochenbäume überragen Splitter von Glas und Stacheln auf der Mauer. Hier, in dem milden Licht, nicht weit von den Pflanzenhäusern, wohnte die Alte, die Anfang und Ende voraussah. Wer fand sie, erschlagen von hellen, gespaltenen Steinen, überwachsen von Dornensträuchern und von Kies übersät? Kinder, die Störche flogen schon weg und der Wetterhahn bog sich. Es war kurz vor dem Winter. Vor dem Verschwinden, zu keiner Stunde. Hörstücke von Ilse Eichinger. Mit Hildegard Schmal, Irm Herrmann, Liv Juliane Barin, Anja Bilabel, Ivona Mickiewicz, Tilma Kuhn, Otto Sander sowie als Erzählerin Ilse Eichinger. Musik Gerd Bessler. Technische Realisation Andreas Narr, Ingeborg Kiepert und Jutta Stein. Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandfunk 2001. Redaktion Elisabeth Panknin.